Die Kim Jong-il Bibliothek und die Juche Jugendgruppe in Ikado stellten am 18. August ins Internet Beiträge über Ursprung und Ungerechtigkeit der langjährigen Feindschaftspolitik der USA gegen die DPRK und behaupteten darin, dass die Geschichte beweise, dass die Nuklearfrage der koreanischen Halbinsel infolge der feindseligen Nordkorea-Politik der USA entstanden sei. Die stellvertretende Vorsitzende der Partei Freies Vaterland in Brasilien, Rosanita Campos, warf in einem Beitrag für die Zeitung Radio Bobo vom 19. August dem südkoreanischen Pakun-Regime vor, das amerikanische Raketenabwehrsystem SAAT einzuführen. Auch die französisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft verurteilte am 15. August in einem Artikel auf ihrer Internet-Homepage die Unterdrückung der DPRK durch die USA und das südkoreanische Regime.